was tiefer falle. Und du bist ganz schön weit am Boden. Dass dir jemand die Hand gibt. Du realisierst nicht, dass du jetzt selbst deine Hand erheben musst. Du hast keinen Moment zu früh erkannt, dass du es selber tust. Selbst wenn der Weg so weit ist, selbst wenn du einsam bist, dies ist deine Chance. Du du du, da da da. Du du du du du du. Du du du, da da da. Du du. Als tiefer fallen. Und du bist ganz schön weit am Boden. Mir eine Option, doch du, und dachte mir eine Option, doch du, und dachte mir eine Option, doch du. Wartest, dass dir jemand die Hand gibt. Du realisierst nicht, dass du jetzt selbst deine Hand. Du hast keinen Moment zu früh erkannt, dass du es selber tun musst. Selbst wenn der Weg so weit ist, selbst wenn du einsam bist, dies ist deine Chance. Da da da, do do do do do do, do do do, da da da, do do.